Monatelang tanzte Kommandante Krause auf der Rasierklinge. Hatte er früher seine kritischen Texte nur einem ausgewählten Publikum dargeboten, war ihm nun egal geworden, wer zuhörte. Im Mai 1989 erweiterte er das Trabantlied erneut und widmete eine Strophe dem Ergebnis der Kommunalwahlen. Ich liebe unsere Wahlen, sie verschonen mich vor den Entscheidungsqualen. Und wähle ich einmal nicht, wählt der Wahlverstand für mich. Das war zu viel. Jetzt hatten auch die Genossen von der Bezirksleitung die Ironie erkannt. Als Herr Krause seine ablaufende Spielerlaubnis als Unterhaltungskünstler erneuern wollte, was normalerweise kein Problem gewesen wäre, wurde er wegen mangelnder künstlerischer Leistung und Unreife getadelt. Und nicht nur das. Mit sofortiger Wirkung wurde ihm seine Auftrittserlaubnis entzogen. Es blieb das Petersilienfeld als Einnahmequelle. Doch es war nicht das fehlende Geld, das Herrn Krause bedrückte. Er hatte die Auftritte als Duo Krause genossen und sorgte sich um seine Zukunft als Künstler. Zudem fürchtete er seine Einberufung zur Nationalen Volksarmee. Dem Wehrkreiskommando oblag es, den Zeitpunkt zu bestimmen, und die Genossen hatten dafür einen Spielraum von mehreren Jahren. Gern wurde die Einberufung auch genutzt, um Druck aufzubauen und die Delinquenten in ihrer Angst davor schmoren zu lassen. Doch es war noch prekärer. Denn Herr Krause lehnte nicht nur den Gebrauch von Waffen ab, es graute ihm vor allem davor, mit vielen Menschen in einer Kaserne eingesperrt zu sein und Befehlen gehorchen zu müssen. Zwar ging das Gerücht, dass seit Jahren niemand mehr wegen Wehrdienstverweigerungen ins Gefängnis gekommen wäre, aber wer wusste das schon so genau? Isabella, die aus ihrer heilen Tanzstundenwelt kam, versuchte ihn zu beruhigen, doch seine Unruhe wuchs. Kurz darauf starben auf dem Tiananmen-Platz in Peking tausende junge Menschen, niedergewalzt von Panzern der chinesischen Armee. Und obwohl China weit weg auf einem anderen Kontinent lag, sagte Herr Krause, bald werden auch hier chinesische Verhältnisse herrschen. Und als hätte er es heraufbeschworen, gab es wenige Tage später bei einem Straßenmusikfestival in Leipzig zahlreiche Verhaftungen. Das Land brodelte und Isabella fühlte, dass es kurz vor der Explosion stand. Doch es gab ein Ventil, ein Loch im Grenzzaun. Gebannt verfolgten sie gemeinsam die Meldungen über die Ereignisse an der ungarisch-österreichischen Grenze. Und Herr Krause spielte kurz mit dem Gedanken, das Land zu verlassen, entschied dann aber, das ist auch keine Lösung, und dichtete eine neue Strophe. Ich liebe und dies wirklich, meine Freunde, auch als Kritiker, lieber als Fangemeinde. Und solange diese bleiben, wird auch mich hier nichts vertreiben. Darum steinigt mich, wenn ich sie je verleumde. Ich liebe und dies wirklich, meine Freunde. Auch die Freunde blieben. Gemeinsam gingen sie zu Friedensgebeten und Montagsdemonstrationen. Manchmal begleitete ihn Isabella und auch sie rief lautstark, weil es sich so schön reimte, visafrei bis Shanghai. Aber wahrscheinlich war es nur die Sehnsucht nach Hasenhausen gewesen. Und dann geschah das Wunder. Die Rufe wurden erhört und die Mauer fiel. Das Land war im Taumel und feierte sich und die Wiedervereinigung. Schon damals bezeichnete Herr Krause das Wort Wiedervereinigung als Irrtum und zitierte den Schriftsteller Volker Braun. Da bin ich noch. Mein Land geht in den Westen. Und Isabella hatte ihn ausgelacht und nicht verstanden, weshalb er so unzufrieden war. Doch er hatte recht. Das Wort Wieder versprach die Herstellung alter Zustände. Die Teilung war nicht erst durch die Mauer vollzogen worden, sondern durch die Aufteilung des Landes in Besatzungszonen. Und das Deutschland, das es davor gegeben hatte, wollte niemand zurückhaben. Und selbst wenn man alle politischen Belange außer Acht ließ, brauchte man sich nur ein Ehepaar vorzustellen, das viele Jahrzehnte getrennt gelebt hatte. Also wäre es besser gewesen, die Bezeichnung Beitritt zu nehmen. Da waren die Rollen klar verteilt. Es fühlte sich an, als würde man als Besuch an einer Tür klingeln und darauf warten, eingelassen zu werden. Selbstverständlich stand die Tür schon sperrangelweit offen und die Arme des Hausbesitzers waren ausgebreitet. Doch Besuch ist wie Fisch, hatte die Großmutter immer gesagt. Der stinkt nach 3 Tagen. Gemeinsam mit den Politikern sang das Volk Freude schöner Götterfunken. Und auch die Zeile, wem der große Wurf gelungen, eines Freundes Freund zu sein. Ohne darüber nachzudenken, dass Freunde gleichberechtigt waren. In all diesem Tumult feierte das Krause-Duo seine Auferstehung. Doch schon nach wenigen Monaten zeigte sich, dass niemand mehr Eintrittsgeld dafür bezahlen wollte, um Herrn Krauses Lieder von gestern zu hören und erst recht keine D-Mark. Auch der Absatzmarkt für Petersilie war verloren gegangen. Und zudem hatte sich die Pacht für das Petersilienfeld verzehnfacht. Das Imperium Krause war zusammengebrochen. Sein rebellischer Geist war erwünscht gewesen, solange die Mauer stand. Kritische Lieder über die wiedervereinte Bundesrepublik wollten die meisten so kurz nach dem Mauerfall nicht hören. Ein Zustand, den Herr Krause geistige Verzwergung nannte und trotzig sang: Früher war's gut, heut ist es besser. Der Staub ist noch trockner, das Wasser noch nässer. Nur manchmal denk ich, so leid es mir tut, besser wär's, es wär wieder gut. Sein Wesen veränderte sich. Er wurde ruhig, fast lethargisch. Wenn er das Haus verließ, dann nur mit aufgesetzter Sonnenbrille, weil ihm die Stadt zu bunt vorkam. Hatte er kurz zuvor noch in den Tag hineingelebt, war er nun plötzlich mit Steuererklärungen, Versicherungspolicen und hohen Krankenkassenbeiträgen konfrontiert. Er fühlte sich vom Staat bevormundet, der ihn zwang, sich zu verdingen. Widerwillig nahm er eine Stelle als Gitarrenlehrer an einer Musikschule an. Die Leichtigkeit war dahin. Herr Krause bemitleidete sich selbst und trank. Wahrscheinlich hatte den Feinschmecker Krause zu DDR-Zeiten nur die miese Qualität der alkoholischen Getränke von der Trunksucht abhalten können. Während Isabella als einen der Vorteile der neuen Welt pries, dass man vom Weintrinken nicht unbedingt Kopfschmerzen bekommen musste, brachten die neuen Getränke Herrn Krause zur Strecke. Es war eine weise Entscheidung, dass Isabella, die Herrn Krauses Missmut nicht mehr ertrug, nach 4 Jahren Ehe die Scheidung einreichte. In den folgenden Jahren sahen sie sich noch zur Waldfete, zu der Isabella, wie auch alle anderen geschiedenen Ehepartner, weiterhin herzlich eingeladen war. War während der ersten Jahre zum Schutz nur eine Plane zwischen die Bäume gespannt worden, die später durch ein ausrangiertes Armeezelt ersetzt wurde, kamen nach dem Mauerfall alle mit eigenen Zelten und auf der Anhöhe parkten Wohnmobile. Nur Herr Krause schlief weiterhin im Freien auf seiner alten Isomatte und sang am Feuer immer noch die alten Lieder, auch das Trabantlied. Und obwohl Isabella Herrn Krause nicht nachtrauerte, spürte sie jedes Mal Wehmut beim Zuhören. Doch dann, 10 Jahre nach der Wiedervereinigung, war er plötzlich verschwunden. Und auch seine Eltern, die sich immer noch um die Ausrichtung der Feier kümmerten, wussten nicht, wo ihr Sohn war. Es gab verschiedene Gerüchte, die von »Er ist nach Kanada ausgewandert« über »Er lebt in einem Kloster« bis hin zu »Er hat eine russische Oligarchin geheiratet« reichten. Was auch immer erzählt wurde, Herr Krause blieb verschwunden. Bis zu dem Tag, an dem Isabella sein Foto auf einem Plakat sah. Isabellas erster Termin am Morgen war im Altenheim. Sie hatte angerufen, kurz ihr Anliegen vorgetragen und gefragt, ob sie nach dem Frühstück kommen könne. Der Speisesaal war groß und hell und es roch nicht, wie man vermutet hätte, nach Urin und Spülwasser, sondern nach Kaffee und frischen Brötchen. Sie sprach laut, in kurzen, gut artikulierten Sätzen und erzählte von dem Fernsehprojekt, das unser Land abbilden sollte. »Das ist nicht mehr unser Land«, rief ein dicker Mann. Und die Heimleiterin legte den Finger über die Lippen und machte »Psst«. »Ich suche«, sagte Isabella, »Frauen, die in Männerberufen gearbeitet haben.« »Das war doch ganz normal«, rief der Mann dazwischen. Und die Heimleiterin machte wieder »Psst«. »Gibt es hier eine Frau, die als Verkehrspolizistin gearbeitet hat?« Niemand hob seinen Arm. »Als Kranführerin«, Schweigen. »Als Baggerfahrerin«. Ein hagerer Mann hob die Hand. »Wir suchen Frauen, Herr Melzer«, sagte die Heimleiterin. »Schade«, sagte Herr Melzer und zog enttäuscht seinen Arm nach unten. »Immer werden die Frauen bevorzugt.« Aber danke, sagte Isabella. Gibt es hier eine Mähdrescherfahrerin oder Traktoristin? Wieder meldete sich niemand. Doch dann stieß Frau Kramer, die so gut Quarktorte backen konnte, ihre Nachbarin an, die eingeschlafen war, und rief: Frau Schubert war Traktoristin. Wer? Fragte die aufgewachte Frau Schubert. Sie, schrie ihr Frau Kramer ins Ohr, Sie haben als Traktoristin gearbeitet. Warum schreien Sie denn so? Sagte Frau Schubert. Das müssen doch nicht alle wissen. Isabella setzte sich mit der schwerhörigen Frau Schubert in den Wintergarten. Wie viele der Heimbewohner besaß auch Frau Schubert ein Fotoalbum mit Bildern von früher und dazu sogar noch ein Brigadetagebuch. Im Brigadetagebuch wurden alle Aktivitäten des Kollektivs, die heutzutage gemeinschaftsbildende Maßnahme hießen, eingetragen. Über jedes Ereignis gab es einen lustigen Bericht mit Zeichnungen und Fotos. Die Autorenschaft dieser Beiträge wechselte, sodass es jeden einmal traf. Vor allem ungeübte Schreiber fürchteten sich davor. Und Großmutter Isa war hocherfreut gewesen, dass Isabella für sie diese Aufgabe übernommen und ihren mündlichen Bericht in einen schönen Text umgewandelt hatte. Brigadetagebücher zeigten ausschließlich fröhliche Menschen. Ob beim Betriebsfasching, der Maifeier, einer Wanderung oder bei einem Kegelabend, immer wurde gelacht, getrunken, gescherzt, auch in dem Album von Frau Schubert. Unsere LPG Volles Korn stand auf dem abgegriffenen Einband. Die ersten Seiten hätten heißen können Fotoshooting mit Erntemaschinen. Zu sehen waren Mähdrescher, Häcksler, Traktoren, alles, was ein Bauernherz begehrte. Und als Models dazu fröhlich lächelnde Menschen in Arbeitskleidung. Frau Schubert tippte auf ein Foto mit der Unterzeile »Unsere Frauenbrigade steht ihren Mann« und auf eine fröhlich winkende junge Frau und schrie »Das bin ich«. Daneben stand ein Spruch von Walter Ulbricht, der eindeutig in den Zauberkasten DDR gehörte. »Ich weiß, dass es alte Auffassungen gibt, wonach die Frauen vor allem leichtere Berufe ausüben müssten. Aber liebe Genossinnen, wir können den Sozialismus nicht nur mit Friseusen aufbauen. Ich bin auch für schöne Frisuren. Aber das Wichtigste und Interessanteste sind gerade die technischen Berufe. Die immer wieder beschworene Gleichberechtigung der Frauen in der DDR hatte zwei Seiten.« Auf der Vorderseite lachende Frauen, die in allen Berufen arbeiten durften. Auf der Rückseite die Mehrfachbelastung der Frauen, die mit Arbeit, Haushalt und Kindererziehung nicht ein erfülltes, sondern eher ein mit Arbeit prall gefülltes Leben hatten. »War es für Sie schwierig, Traktor zu fahren?«, fragte Isabella. »Ach was, den habe ich gefahren wie meinen Kinderwagen.« »War die körperliche Anstrengung groß?« »Selbstverständlich.« Das hieß nicht umsonst Ernteschlacht. Ich konnte alles fahren. Häcksler, Traktor, Mähdrescher, schrie Frau Schubert. Und plötzlich wurde ihre Stimme weich. Aber es war auch schön, im Morgengrauen auf dem Feld die ersten Bahnen ziehen und selbst in der Mittagsglut im Staub, wenn man sah, was man geschafft hat. Hätten Sie auch LPG-Vorsitzende werden können? Wie bitte? Rief Frau Schubert laut. Doch es war nicht die Schwerhörigkeit, sondern die Empörung. So weit ging die Gleichberechtigung nicht. Selbst Großmutter Isa, die sich wenig für Parteitage und die Genossen da oben interessierte, hatte ihre Zweifel. Berief sich aber zur Durchsetzung ihrer Meinung gern auf einen Satz der Vorsitzenden des Demokratischen Frauenbund Deutschland, den sie an einer Wandzeitung im Werk gelesen hatte. »Bei uns haben die Köchinnen gelernt, den Staat zu regieren«, und fügte hinzu, dann würde ich denen aber die Leviten lesen. Isabella hatte sich dann die Großmutter als Staatsratsvorsitzende vorgestellt, in ihrer Kittelschürze den Kochlöffel in der Hand wie ein Zepter. Beim genaueren Hinsehen war alles anders. Im ZK der SED gab es mit Margarete Müller und Inge Lange lediglich zwei Frauen, die als nicht stimmberechtigte Kandidatinnen jahrzehntelang vergeblich auf die Aufnahme in den Club der alten Männer gewartet hatten. Lediglich die La Guillotine genannte Justizministerin Hilde Benjamin und die Ministerin für Volksbildung Margot Honecker blieben im Gedächtnis der Öffentlichkeit. Unrühmlich. Und wenn sie schon nicht regieren durften, dann sollten die Frauen wenigstens mitarbeiten, das Land aufbauen und in Berufen ihren Mann stehen, in denen Arbeitskräfte gebraucht wurden. In Isabellas Staatsbürgerkundebuch stand der kryptische Satz, den sie bis heute nicht deuten konnte, so oft sie darüber nachdachte. Die Frauenfrage ist der Klassenfrage untergeordnet und löst sich mit ihr selbstständig auf. Wahrscheinlich war damit gemeint, dass es in der DDR keine Männer und Frauen geben sollte, sondern nur Pioniere, FDJler, Gewerkschaftsmitglieder und Genossen. Doch die Gleichberechtigung der Frau war nicht nur eine politische, sondern vor allem eine wirtschaftliche Notwendigkeit. Der Krieg, mit dem die sozialistischen Bürger als Sieger der Geschichte nichts zu tun haben wollten, hatte auch die Anzahl der Männer im DDR-Gebiet dezimiert. Es fehlten männliche Arbeitskräfte. Und die Abwanderung von Fachkräften nach Westdeutschland führte vor dem Mauerbau zu spürbaren Arbeitskräftemangel. Die Bevölkerung war überaltert. Zwar waren die Grundkosten für Miete, Energie und Lebensmittel erschwinglich im Gegensatz zu den Konsumgütern wie elektronischen Geräten oder Autos. Das 10-jährige Sparen auf einen Trabant wäre aber ohne Mitarbeit der Ehefrau fast unmöglich gewesen. Außerdem war Hausfrauendasein verpönt und mit dem Verdacht der Faulheit belegt. Je länger Isabella mit Frau Schubert zusammensaß und ihr die Fragen zuschrie, umso bewusster wurde ihr, dass sie zu spät gekommen war. Einige Jahre früher wäre Frau Schubert eine ideale Gesprächspartnerin gewesen. Entmutigt blätterte Isabella noch eine Weile in dem Brigadetagebuch. Es waren schöne Geschichten, aber wer sollte sie erzählen? Wenn kein Wunder geschah, würde auch der nächste Drehtag zum Desaster werden. Sie fragte Frau Schubert, ob sie das Fotoalbum und das Brigadetagebuch mitnehmen könne. Vielleicht würden wenigstens die Fotos etwas nützen. Aber was brachte das Material, wenn der Mensch dazu fehlte? Nach einem kurzen Besuch bei der Mutter fuhr Isabella zurück in die Innenstadt und lief in das Viertel, in dem der ehemalige Häftling, der im Wälzlagerwerk gearbeitet hatte, wohnte. Sie solle vorsichtig sein, hatte ihr die Kreller Melitta am Telefon gesagt. Er wäre sehr misstrauisch. Vergeblich suchte Isabella auf dem Klingelschild nach seinem Namen, bis ihr klar wurde, dass es die beiden Anfangsbuchstaben waren, M.W. Matthias Weber. Es dauerte einige Zeit, bis sich eine Stimme meldete und Isabella nach ihrem Namen fragte. Vor der Wohnungstür musste sie erneut klingeln und wieder dauerte es lange, bis sich die Tür öffnete. Matthias Weber musterte sie einige Sekunden, bevor er sie einließ. In seinem Blick lag kein Misstrauen, aber durchaus Vorsicht. Beim Sprechen sah er ihr nicht in die Augen, sondern blickte zu Boden. Er war nur einige Jahre älter als Isabella. Wenn er lief, zog er ein Bein leicht nach. Er schien Schmerzen zu haben, versuchte aber keine Schwäche zu zeigen. In der Mitte des Korridors blieb er stehen und ließ Isabella vorangehen, was zwar höflich, aber ungewöhnlich in einer fremden Wohnung war. Matthias Weber bemerkte Isabellas Irritation und sagte: »Ich kann es noch immer nicht aushalten, wenn jemand hinter meinem Rücken steht.« Alles in der Wohnung wirkte extrem ordentlich, fast karg, ohne jeglichen Schnörkel, als solle verhindert werden, dass ein Gefühl von Romantik aufkam. Isabella fiel auf, dass es zwischen Korridor und Wohnzimmer keine Tür gab. In der folgenden Stunde hatte Isabella das Gefühl, dass ihr eine Lektion erteilt wurde. Was war das nur für ein janusköpfiges Land, in dem sie gelebt hatte? Matthias Weber saß gerade auf seinem Sofa, den ganzen Körper angespannt, als befände er sich bei einem Verhör. Seine Hände hatte er zwischen die zusammengepressten Oberschenkel gesteckt. Auf dem Tisch lag ein dicht beschriebenes Blatt, doch er brauchte keine Notizen. Matthias Weber sprach ruhig in wohlformulierten Sätzen, ohne ein Äh oder eine andere Unsauberkeit. Er hatte ein Zeichen setzen wollen, sagte er, und 1984 den Wehrdienst verweigert. Ganz bewusst, und er bereue es auch nicht. Trotz alledem. Was Matthias Weber damals nicht wusste, er war einer der Letzten, der wegen dieses Vergehens verhaftet wurde. Als sich die Aktion Schwerter zu Pflugscharen im Land ausweitete, war die internationale Aufmerksamkeit zu groß und die Regierung vorsichtig geworden. Wenige Monate später hätte sein Leben einen anderen Weg genommen. So aber kam er ins Haftlager nach Minkewitz, gemeinsam mit Kleinkriminellen und gefassten Republikflüchtlingen. Er war von Beruf technischer Zeichner und körperlicher Arbeit nicht gewöhnt. Die Arbeit im Werk sollte seiner Erziehung und Disziplinierung dienen. Es nannte sich erleichterter Vollzug. Im Nachhinein wäre ihm ein richtiges Gefängnis lieber gewesen. Die Häftlinge ersetzten fehlende Arbeitskräfte und wurden für besonders schwere und gefährliche Tätigkeiten eingeteilt, für die sich unter den Arbeitern niemand mehr fand. Niemals wird er seinen ersten Arbeitstag vergessen, erzählte er. Das Aufstehen früh 4:30, die Zählung, der Marsch in Zweierreihen durch unwegsames Gelände. Die dunkle Halle, in der die Peitschenlampen diffuses Licht geben und dann immer wieder der Funkenregen, wenn die Eisen- und Stahlteile unter ohrenbetäubendem Kreischen auf Länge geschnitten werden. Die schweißglänzenden Häftlinge, die im sogenannten Joch stehen, um Träger in die Richtmaschine zu schieben. Es sind Worte, die er schnell lernen wird. Joch, Richtmaschine, Warmanlage. Und er wird lernen, mit der Hitze, dem Lärm und dem Dreck zu leben, abends oft kein Wasser zum Duschen zu haben, weil der Wasserdruck zu gering ist. Aber er wird nicht lernen, die Angst zu unterdrücken, die ihn jeden Tag überfällt, wenn er das Werk betritt. Es gibt Abkühlgruben ohne Geländer, in die das hellrot glühende Eisen nach dem Walzen gelegt wird. Es gibt boshafte Kranfahrer, die plötzlich ihre Last absenken und mit den schwingenden Eisenstangen Häftlinge über den Rollgang jagen. Und dann sind noch die Unfälle, die einfach so wegen Unachtsamkeit passierten. Oder weil irgendein Teil an den überalteten Anlagen nicht mehr richtig funktioniert. Es gibt Rangierunfälle, verrutschte Ladungen, Teile, die sich vom Kranhaken lösten, totgequetschte, erschlagene, verbrannte. Matthias Weber räusperte sich und sagte leise, »Jeden Tag denke ich über den Satz nach, der immer als Ansporn in der Zeitung stand, meine Hand für mein Produkt.« Zögernd zog er seine Hände zwischen seinen Oberschenkeln hervor. Erst jetzt sah Isabella den Stumpf an seinem linken Arm. »Es war in der letzten Woche der Haft«, sagte Matthias Weber. Lange saßen sie und schwiegen. Isabella dachte an das Werk, in dem ihre Großmutter gekocht und der Großvater am Bahnhof Minkewitz als Fahrdienstleiter die Züge rangiert hatte, und sie dachte an Herrn Krause, der vorgehabt hatte, den Wehrdienst zu verweigern. Matthias Weber war noch einmal zurückgekehrt, kurz nach dem Mauerfall, um den Mann zu finden, der Schuld an seinem Unfall hatte. Ich wollte ihm in die Augen sehen. Doch dann kam alles ganz anders. Am Bahnhof war er bei der Kreller Melitta hängen geblieben, die ihm erst einmal einen Schnaps eingeschenkt hatte. Er saß an ihrem Tresen und hatte zu erzählen begonnen, das erste Mal seit Jahren. Und die Kreller Melitta hatte zugehört und nachgegossen, wieder und immer wieder, und am Ende mit ihrer kratzigen Stimme gesagt, »Mit Hass kann man nicht leben. Was willst du mit ihm machen? Ihn totprügeln? Lass gut sein, Junge.« »Und dann?« fragte Isabella. »Dann war ich betrunken und bin wieder nach Hause gefahren.« Im Sommer an der Ostsee hatte Isabella viele Arbeiter aus dem Werk kennengelernt, meist große, kräftige Männer, die immer freundlich waren, mit ihr Ball spielten oder Sandbogen bauten. Keiner hatte ausgesehen, als würde er aus einer Laune heraus einen Häftling absichtlich in Lebensgefahr bringen. »Ich danke Ihnen für das Vertrauen, dass Sie mir Ihre Geschichte erzählt haben«, sagte Isabella. »Sie verstehen, dass ich nicht vor die Kamera möchte«, Isabella nickte. »Vielleicht hilft es Ihnen, wenn ich Ihnen meine Aufzeichnung gebe.« Er reichte ihr das dicht beschriebene Blatt. »Es ist 35 Jahre her«, sagte Isabella zum Abschied. »Sie sollten beginnen zu leben. Das ist die Rache.« Auch wenn Isabella am liebsten an diesem Tag kein Wort mehr gesprochen hätte, musste sie noch Herrn Krause anrufen. Was wäre aus ihm geworden, wenn er als Wehrdienstverweigerer ins Gefängnis gekommen wäre? Ein ernsthaft denkender Mensch? Und nicht das schillernde Wesen, das Isabella lange nach seinem Verschwinden auf einem Plakat entdeckt hatte? Ludwig Krause, der sich nun Lou Krau nannte, hatte eine unerwartete Metamorphose durchlebt und war, wie er es umschrieb, in die Schlagerwelt eingetreten. Er schrieb Lieder mit dem Titel Apfelblütenmädchen und Mach mir ein Tattoo aufs Herz. Immer nach dem Motto, je schlichter die Texte, umso größer der Erfolg. Er trug glitzernde Jacketts, enge Hosen mit breiten Streifen an der Seite und hatte sich die Haare schwarz gefärbt. Ganz abgesehen von dem dicken Make-up, das die Falten in seinem Gesicht überdeckte, die er sich angetrunken hatte. Wenn Isabella ihn im Fernsehen sah, betrachtete sie ihn wie einen Fremden. Aber er hatte eine interessante Geschichte, die sie vielleicht retten würde. Isabella musste sich überwinden, ihn anzurufen. Als sie sich endlich durchgerungen hatte, kam ein Dreiklang mit der Durchsage, kein Anschluss unter dieser Nummer. Im Internet fand sie die Nummer seiner Agentur. Hier ist Isabella Krause, ich war mit Herrn Krause verheiratet. Schätzchen, Lou Krau war nicht, sondern ist verheiratet, sagte die Sekretärin. Es kostete Isabella viel Mühe und Überredungskunst, ihre Telefonnummer zu hinterlassen. Erst als sie sagte, dass es sich um ein Fernsehprojekt handele, war die Sekretärin bereit, Herrn Krause die Bitte um einen Rückruf zu übermitteln. Eine Stunde später klingelte das Telefon. »Was verschafft mir die Ehre?«, fragte Herr Krause mit seiner sonoren Stimme, die Isabella immer wieder verblüffte. Er hörte sich Isabellas Bitte an, schwieg eine Weile und sagte dann, »So leid es mir tut, es ist unmöglich.« »Weshalb?« Herr Krause räusperte sich. »Ich bin nicht in der DDR aufgewachsen.« »Wie bitte?« »Nun ja«, sagte Herr Krause, »ich bin dort geboren, aber habe nach der Flucht meiner Familie im Westerwald gewohnt.« Isabella war sprachlos. »Du musst das verstehen«, sagte Herr Krause. »Am Anfang war der Ostbonus gut, aber als dann die ersten Fernsehauftritte kamen, hat mein Labelchef gesagt, dass es besser wäre, ich korrigiere meine Biografie. Flucht kommt doch immer gut an, oder?« »Und ich?« »Na ja, das hat dann nicht mehr gepasst. Tut mir leid.« »Und was ist mit deinen Liedern von früher?« »Das war doch nur pubertärer Schrott.« »Auch das Trabantlied?« »Kannst du gern verwenden, wenn du den Autorennamen änderst.« »Wie großzügig.« »Ach komm, das war doch nett mit uns.« »Wenn du mal zu einem Konzert kommen möchtest, ich kann dir gern eine Karte schicken lassen.« Isabella legte auf. Sie nahm die Flasche Doppelkorn, die sie sich nach dem Besuch bei der Kreller Melitta vorsorglich für schwierige Abende gekauft hatte, aus dem Kühlschrank und setzte sich an den Küchentisch. Vor ihr lagen das Brigadetagebuch und die Aufzeichnungen über das Häftlingsleben im Werk. Sie stellte drei Gläser nebeneinander auf den Tisch. Eins für Frau Schubert, eins für Herrn Weber und eins für sich selbst und goss ein. Dann trank sie à la Melitta den Füllstand auf Linie. Doch der Schnaps brannte auf der Zunge und das Körnchen war, wie Großmutter Isa sagen würde, bitter. Widerwillig trank Isabella die Gläser aus. Nicht einmal das Betrinken klappte.